Kapitel 8 von Gedichte, neue Sammlung von Robert Eduard Prutz, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der neue Papageno. Du willst die Völker zwingen durch sanfte Melodien, die Glöcklein lässt du klingen und denkst, wir sollen knien, als wären wir Kamele, die man beladen will, als wäre unsere Seele wie unser Mund so still. Das Große und das Schöne, das uns die Herzen schwellt, die allerhöchsten Töne, die heiligsten der Welt. Du brauchst sie, uns zu leiten, es ist der neueste Ton. Du reißest in die Saiten. Nun, Bären, tanzt ihr schon? Umsonst, du bist der Meister der freien Töne nie. Du fesselst nicht die Geister an deine Melodie. Schon wird von wachsenden Tönen die horchende Erde gepackt. Sie hallen, sie schallen, sie dröhnen, und du verlierst den Takt. Ende von Kapitel 8.